Internet G, Internet G, Internet G, bin ein Internet G, digitaler Drive-By, sag da Money bye-bye, plünder alle deine Konten, finanzier mein Lifestyle. Internet G, Internet G, Internet G, bin ein Internet G, digitaler Drive-By, sag da Money bye-bye, plünder alle deine Konten, finanzier mein Lifestyle. Nummer 1 Player in dem Scam Game. Ich schick deiner Fam wieder Spam-Mails. Fake Newsletter, falsche Gutscheincodes. Hol mir das Gold in paar Sekunden, nenn mich Usain Bolt. WhatsApp-Kettenbrief und du schickst ihn weiter. Bald steht ein neuer Lamborghini bei mir in der Einfahrt. Sammel Daten so wie Facebook oder Google und verkauf sie für Milliarden. Hater wünschen mir eine Kugel in den Kopf. Sitz am Computer wie ein Boss, lock mich ein in dein Account, kauf mir Schuhe von Lacoste. Du hast dasselbe Passwort für eBay, Steam und Amazon. Was willst du tun, wenn ich mit Viren in dein Keller komm? Getarnt als Telekom-Techniker Magenta 1. Ich kill dein Netz und du kriegst nicht mal mehr einen Sender rein. Hing früher täglich auf der Street für dieses Gangster-Life. Jetzt mach ich Homeoffice, nehm das 10-fache an Geld an ein. Internet G, Internet G, Internet G, bin ein Internet G, digitaler Drive-By, sag da Money bye-bye, plünder alle deine Konten, finanzier mein Lifestyle. Internet G, Internet G, Internet G, bin ein Internet G, digitaler Drive-By, sag da Money bye-bye, plünder alle deine Konten, finanzier mein Lifestyle. Ich mach das Internet gefährlicher. Geb mich aus als ein Prinz aus Nigeria. Millionen schwere Serbe, bis es paar Probleme gab. Jetzt brauch ich 10.000 Euro in Paysafe-Cards. Dein Dad ist hilfsbereit und überweist am selben Tag. So komm ich kinderleicht an beinahe jeden Geldbetrag. Es sind nur ein paar Klicks, so wie Fingerschnippe. Nein, ich bin kein Angler, doch sie nennen mich den King of Fishing. Den Grand Champ of Scam, PayPal, Boogeyman. User klappern mit den Zähnen, kaufen Cookie Dan. Haben jetzt mehr Stress mit Trojanern als die alten Griechen. Doch kriegen ihre Daten erst, wenn sie mir Money bieten. Hol mir im Dark Web die besten Hacker Russlands. Und deine Fam muss jetzt endlich wieder Bus fahren. Das ist mein Business-Trick, Betrug aus der Entfernung. Rip dir deine Kryptowährung, deine Bitcoins und Monero. Internet G, Internet G, Internet G, bin ein Internet G, digitaler Drive-By, sag da Money bye-bye, plünder alle deine Konten, finanzier mein Lifestyle. Internet G, Internet G, Internet G, bin ein Internet G, digitaler Drive-By, sag da Money bye-bye, plünder alle deine Konten, finanzier mein Lifestyle.